Und wir haben den Himmel und die Erde und das, was dazwischen ist, nicht umsonst erschaffen. Das ist die Meinung derjenigen, die ungläubig sind. Doch wehe denjenigen, die ungläubig sind, vor dem Höllenfeuer. Oder sollen wir etwa diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, den Unheilstiftern auf der Erde gleichstellen? Oder die Gottesfürchtigen, den Lasterhaften? Also die beiden sind doch in der gesamten Persönlichkeit, in ihren Tun und Handeln nicht gleich. Dann wie sollen diese in der Konsequenz, im Jenseits, gleichgestellt werden? Dies ist ein gesegnetes Buch, das wir zu dir hinabgesandt haben, damit sie über seine Zeichen nachsinnen und damit diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Und wir schenken Dawud alaihi salam Suleiman. Und das ist auch ein Beispiel dafür, wie Allah schon in diesem Leben Frömmigkeit und Hingabe ihm gegenüber belohnen kann. Er schenkte Dawud einen Sohn wie Suleiman alaihi salam. Welch ein trefflicher Diener, er war immer wieder umkehrbereit. Allah bezeichnet Suleiman alaihi salam als trefflichen Diener. Inwiefern? Er war immer wieder umkehrbereit. Als ihm am Abend die edlen, schnellen Pferde vorgeführt wurden. Die edlen Safinat wird für das Pferd gebraucht, welches dressiert ist. Also nicht nur edel, sondern auch dressiert auf eine bestimmte Art und Weise. Wie bei den Paraden, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn viele Pferde vorgeführt werden und das auch noch schnelle Pferde. Also wirklich ein wunderschöner Anblick wahrscheinlich. Da sagte er, ich habe mich der Liebe, der irdischen Güter hingegeben und es darüber unterlassen, meinen Herrn zu gedenken, bis sie sich hinter dem Vorhang verbarg. Dieser Vers, der jetzt hier übersetzt wird, der wurde auf mindestens zwei und sogar noch mehr sehr unterschiedliche Arten und Weisen ausgelegt. Diese eine Übersetzung ist in sich schon eine Auslegung, weil der Vers so ausgelegt und übersetzt wird, dass gesagt wird, dass Suleiman alaihi salam wegen der Liebe zu den Pferden das Gedenken Allahs nicht ganz unterließ. In der Überlieferung heißt es, er verpasste oder betete ein Gebet zu spät. Das ist hier in dieser Übersetzung als Auslegung vorgegeben. Es gibt aber andere Auslegungen, die sagen, und die dann so übersetzt würden, dass ich habe, so ungefähr, ich habe die Liebe zu dem Besitz, und damit meint er jetzt hier in diesem Fall die Pferde, wegen dem Gedenken meines Herrn ist der mir so lieb. Also wegen dem Gedenken meines Herrn liebe ich auch meinen Besitz. Weil diesen Besitz benutze ich nämlich, um das Wort und das Gedenken meines Herrn zu erhöhen und zu etablieren und zu verbreiten. Also ich liebe das nur, weil es mir hilft, meinen Herrn zu gedenken. Also ihr seht zwei sehr verschiedene, sehr unterschiedliche Auslegungen. Beide sind in den Büchern überliefert. Keines ist ausschließlich auf jeden Fall wahr oder unwahr. Beide sind da. Für uns gilt, nah an den Text zu bleiben und das zu verstehen, was Allah uns sagen möchte. Natürlich waren wir zu der Zeit nicht dabei. Wir können nicht hundertprozentig sagen, was passiert ist. Die Überlieferungen nochmal sind unterschiedlich. Tatsache ist, dass Allah uns hier zeigen will, dass Suleiman a.s. jemand war, der in allen Begebenheiten, Umständen immer wieder Allahs gedachte. Darum geht es. Das sollen wir lernen, dass auch wir Menschen werden, die immer wieder, egal was das Leben uns so bringt, in welchen Situationen wir mal sind, mal sehr reich, mal sehr arm, mal viele Mittel, mal wenige Mittel, mal passiert so etwas, mal passiert etwas anderes. In allen Umständen sind wir Diener, die zu Allah immer wieder zurückkehren. Bis sie sich hinter dem Vorhang verbarg, das ist einerseits die Sonne, in anderen Tafasir heißt es mit sie sind die Pferde gemeint, es bleibt also, die verschiedenen Auslegungen bleiben. Bringt sie mir wieder her, also die Pferde, da begann er ihnen die Beine und den Hals zu zerhauen. Das ist jetzt wieder eine Übersetzung, die schon eine Auslegung vorgibt. Jede Übersetzung ist eine Auslegung, das ist jetzt nicht nur hier besonders so. Jede Übersetzung, die ein Wort wählt von den vielen Möglichkeiten, die es geben würde, um ein bestimmtes arabisches Wort ins Deutsche oder in irgendeine andere Sprache zu übersetzen, ist automatisch auch eine Auslegung. Denn man wählt ja das Wort nach einem bestimmten Kriterium aus und somit hat man den Vers dann auch schon ausgelegt. Die einen Mufassirin sagen, weil die Pferde ihn von dem Gedenken Allahs abgehalten hatten, das war ja die erste Auslegung, begann er nun die Pferde eine nach den anderen zu töten. Dann heißt es wieder in anderen Auslegungen, er tötete sie nicht nur deswegen, weil sie ihn vom Gedenken Allahs abgehalten hatten, weil sie ihn so beschäftigt hatten, sondern weil er damit dann auch die Armen speiste. So, manche lehnen das aber komplett ab und sagen, nein, ein Prophet, erstens verpasst er kein Gebet und ein Prophet bestraft auch nicht unschuldige Tiere auf solch eine Art und Weise. Und diese Mufassirin, Ausleger des Korans, sagen dann, dass der Vers in dem Sinne ausgelegt wird, dass Suleiman a.s. gesagt hat, die Liebe zu diesen Pferden ist deshalb in mir so verwurzelt. Ich liebe dieses Gute, dieses Khair, dieses Besitz so sehr, weil es mir oder weil ich dadurch Allahs gedenke, nämlich sein Dien verbreite, seinem Dien unterstütze, die Religion stark mache, indem ich seine Religion verbreite. Denn man braucht natürlich Mittel, um Gutes auch zu tun. Und er begann also nicht, die Pferde zu zerhauen, denn im Arabischen steht Masham. Mashan ist berühren. Und das kann halt ausgelegt werden. Es gibt verschiedene Arten von Berührungen. Sehr gewaltsam berühren, das würde dann das Schlagen oder Zerhauen sein. Und auch liebevoll berühren. Beides, das Wort gibt die Möglichkeit, beides zu sein. Und die anderen Ausleger sagen, er berührte sie mit Liebe. Also die edlen Pferde berührte er mit Liebe und mit Sanftheit, weil es ihn so erfreute, dass er solche vorzüglichen Güter hatte, um den Dien Allahs zu Diensten zu stehen. Und wir setzten ja Suleiman a.s. der Versuchung aus. Auch er wurde geprüft und setzten eine Gestalt auf seinen Thron. Da gibt es auch wieder verschiedene Auslegungen. Die einen sagen, Suleiman a.s. wünschte sich viele Nachkommen zu haben, die dann der Religion zu Dienste stehen würden. Aber Allah prüfte ihn und er bekam eine Nachkommenschaft, die missgestaltet war. Und diese wurde dann wohl auf den Thron gesetzt. Andere Ausleger sagen, nein, das war ein Shaitan, der die Gestalt von Suleiman annahm und für eine Zeit dann auch in der Gestalt Suleiman a.s. wohl regierte. Da gibt es noch weitere Einzelheiten in den Tafasir-Büchern, aber das sind so grob die zwei Auslegungen. Tatsache ist, Allah prüfte ihn. Und wie reagierte Suleiman a.s.? Und darum geht es uns eigentlich, weil wir wollen ja lernen, dass wir diesen Vorbildern folgen können. Was passierte nämlich? Hierauf wandte er sich Allah reuig zu. Thumma anab. Allah reuig zuwenden. Darum geht es. Das wollen wir lernen. Er sagte, mein Herr, vergib mir und schenke mir eine Königsherrschaft, die niemanden nach mir geziemt. Gewiss, du bist ja der unablässig Schenkende. Und Allah hatte ihm hier und da Prüfung gegeben und hier und da etwas nicht gegeben. Aber was kann Allah geben, wenn er eines nicht gibt? Was kann er dafür alles andere geben? Da machten wir ihm den Wind dienstbar, dass er nach seinem Befehl sanft wehte, wohin er es für treffend hielt. Und auch die Satane, jeden Bauarbeiter und Taucher und andere in Ketten zusammengebunden, was für eine Herrschaft, über den Wind Kontrolle haben und über die Shayatin, die ja auch aus Feuer erschaffen sind, also viel schneller, viel kräftiger arbeiten können, als Menschen es tun könnten, über diese Kontrolle haben. Das ist unsere Gabe, so erweise Wohltaten oder sei zurückhaltend und dies ohne zu rechnen. Das war die Herrschaft von Suleiman a.s. und bei all diesem blieb er trotzdem ein Mensch, der vor allem darin Zufriedenheit fand, Allah dienen zu dürfen und sich ihm gegenüber immer reuevoll und demütig verhielt. Und für uns ist auch eine Lehre darin, dass mit den Pferden nochmal, wenn wir diese Auslegung nehmen, dass ich liebe diese Pferde, ich liebe das Gute, diese Mittel, die Allah mir gegeben hat, wegen dem Gedenken meines Herrn, dass auch wenn wir an etwas hängen, an unseren Stift, ein ganz besonderer Stift, mit dem wir immer schreiben, oder selbst der PC, ja, selbst wenn es der PC ist, dann ist es ganz in Ordnung, wenn wir diese Dinge gerne möchten, dass diese Dinge auch Qualität besitzen. Wenn diese uns aber das Gedenken an Allah ermöglichen oder wenigstens dabei unterstützen. Wenn wir aber selbst einen richtig kaputten und alten PC haben, dieser es aber sogar schafft, uns vom Gedenken Allahs abzuhalten, dann ist auch dieser nicht bescheiden und gut zu haben, sondern auch dieser ist schädlich und hält uns von Allahs Gedenken ab. Ja, also es geht also nicht in der Religion um die Qualität oder etwas nicht haben zu dürfen oder immer das Ärmlichste und Kaputteste von allem zu haben und dann ist man angeblich fromm, sondern es geht darum, das Gedenken Allahs zur obersten Priorität im Leben zu haben. Wenn dir dabei die guten qualitativen Dinge helfen, ist das wunderbar. Wenn dir dabei kaputte, alte, löchrige Dinge im Wege stehen, dann ist das wegzuschaffen. Ja, darum geht es also, das Gedenken Allahs ist das Wichtigste im Leben des Gläubigen. Was der Gläubige auch hat, er nutzt es, um Allahs Gedenken zu erhöhen. Was wir auch lernen können ist, dass Menschen verschiedenste Mittel haben. Manche haben sehr viel, manche haben sehr wenig. Wichtig ist, darauf zu schauen, was habe ich? Nicht darauf zu schauen, was habe ich nicht. Denn wenn man etwas nicht hat, dann hat man etwas anderes sehr wohl und dieses dann, soweit es geht, für Allahs Zufriedenheit einzusetzen. Wie Suleiman a.s., er bekam, wenn wir diese eine Auslegung nehmen, mit der Nachkommenschaft bekam er nicht so, wie er es gewünscht hätte, aber Allah machte ihm den Wind dienstbar. Und wie gut und vorzüglich nützte Suleiman alle Mittel, die er hatte. Wir haben schon gelesen, seine Da'wa, seine Din-Verbreitung ging bis nach Saba zu anderen Königinnen und Königen. Und er tat alles, um diese Da'wa, diese Einladung zu Allah zu verbreiten. Und er ruhte sich nicht auf seinen Mitteln aus. Es machte ihn nicht stolz oder hochmütig, sondern er blieb ein bescheidener Diener Allahs, der die Mittel für Allahs Zufriedenheit zu nutzen wusste. Wir machen es leider oft umgekehrt. Wir schauen nur auf das, was wir nicht haben. Eine Sache fehlt manchmal und wir machen diese eine Mangel, machen wir zu solch einem Kopfschmerz, dass wir für nichts anderes mehr zu gebrauchen sind. Zu solch einem Zentrum unserer Trauer, dass wir alles andere Gute, was wir im Leben haben, nicht mehr sehen. Ja, und das darf nicht passieren, denn jeder von uns, irgendetwas hat er von Allah bestimmt bekommen, was er für das Gute, für das Gerechte, für das Wahre einsetzen kann. Für ihn, also Suleiman a.s., wird es fürwahr den Zutritt in unsere Nähe und eine schöne Heimstatt geben. Und gedenke unseres Dieners Ayyub a.s., als er zu seinem Herrn rief, mich hat der Satan mit Mühsal und Pein heimgesucht. Den ersten Teil der Geschichte haben wir schon gelesen. Hier wird der weitere Verlauf berichtet. Tritt kräftig mit deinem Fuß auf, da ist kühles Wasser zum Waschen und zum Trinken. Also Allah half ihm aus seiner Lage heraus und wir schenkten ihm seine Angehörigen wieder und noch einmal die gleiche Zahl dazu, aus Barmherzigkeit von uns und als Ermahnung für diejenigen, die Verstand besitzen. Und, also Allah sagte ihm noch, nimm in deine Hand ein Bündel von dünnen Zweigen und schlag damit zu und sei nicht eidbrüchig. Man sagt in der Überlieferung, Ayyub a.s. hatte einen Schwur geleistet, dass er den und den, also einen bestimmten Menschen, Hiebe geben wollte, also auspeitschen oder andere Art von Hieben. Und Allah gebot ihm also, brich nicht deinen Eid, sondern nimm dann halt dünne Zweige und schlag damit zu. So hast du deinen Eid erfüllt, aber auch den Mann nicht, oder den Menschen, man weiß nicht genau, wer das jetzt gewesen ist, den Menschen nicht hart bestraft. Gewiss, wir fanden ihn standhaft, welch ein trefflicher Diener, er war immer wieder umkehrbereit. Wir sehen also hier auch, wie Allah immer wieder diese Eigenschaft besonders hervorhebt und lobt, diese Awab sein und Anab sein, immer wieder zu Allah mit Reue und immer wieder zu Allah zurückkehren. Und wir sehen auch, dass wie für Ismail a.s. die Quelle von Samsam hervorsprang, so ist für Ayyub a.s. auch Wasser hervorgekommen, welches ihm dann als nicht nur Waschung, sondern auch zur Heilung diente. Und gedenke unserer Diener Ibrahim, Ishaq und Ya'qub, die Kraft und Einsicht besaßen. Wir erlasen sie durch eine besondere Eigenschaft aus, nämlich welche? Jetzt passt mal auf, mit dem Gedenken an die jenseitige Wohnstätte. Deswegen haben diese Menschen so viel geschafft und ihre Namen sind immer noch übrig und werden gelobt und wir machen noch Dua für sie und nehmen sie uns als Vorbild, weil sie das Jenseits als ihre eigentliche Heimstätte betrachteten. Deswegen haben sie auch so viel opfern können, weil sie wussten, wir sehen das wieder, nämlich im Jenseits. Sie gehören bei uns wahrlich zu den Auserwählten und Besten. Und gedenke Ismails, Eliezers und Dhul-Kifls. Alle gehörten zu den Besten. Dies ist eine Ermahnung und für die Gottesfürchtigen wird es wahrlich eine schöne Heimstatt geben. Die Gärten Edens, deren Tore ihnen geöffnet stehen, worin sie sich lehnen und worin sie nach vielen Früchten und nach Getränk rufen. Und bei ihnen sind gleichaltrige weibliche Wesen, die ihre Blicke zurückhalten. Wieder werden die Jannah-Frauen als schamhaft, als anständig beschrieben. Und das ist auch etwas, was wir leider oft verwechseln, weil die Kulturen auch einfach alle vermischt sind. Mal ist das gut, mal ist das schlecht, das ist jetzt ohne Wertung. Aber in diesem Fall hat es dazu geführt, dass wir oft leider selbstbewusstes Auftreten mit Schamlosigkeit verwechseln oder Selbstvertrauen auch mit Zügellosigkeit verwechseln. Und das ist wichtig, in diesen Dingen auch eine gewisse Grenze zu beachten. Das ist, was euch für den Tag der Abrechnung versprochen wird. Das ist fürwahr unsere Versorgung, sie geht nicht zu Ende. Das ist für die Gottesfürchtigen. Für diejenigen jedoch, die das Maß an Frevel überschreiten, wird es wahrlich eine schlechte Heimstatt geben. Die Hölle, der sie ausgesetzt sein werden, eine schlimme Lagerstatt. Das ist, sie sollen es kosten. Heißes Wasser und stinkender Eiter. Und anderes dergleichen in verschiedenen Arten, Allah bewahre uns. Da ist eine Schar, die sich mit euch hineinstürzt. Sie sind nicht willkommen, denn sie werden dem Höllenfeuer ausgesetzt sein. Sie sagen, nein, vielmehr seid ihr es, die ihr nicht willkommen seid, das habt ihr uns doch bereitet, ein schlimmer Aufenthalt. Sie sagen, unser Herr, erhöhe demjenigen, der uns dies bereitet hat, das Strafmaß als mehrfache Strafe im Höllenfeuer. Und sie sagen, wie kommt das, dass wir gewisse Männer nicht sehen, die wir zu den Bösewichten zählten? Haben wir sie etwa zu Unrecht zum Gegenstand des Spottes genommen? Oder haben die Blicke sie verfehlt? Also sind die vielleicht hier irgendwo auch im Höllenfeuer mit uns? Oder ist es vielleicht so, dass wir, als wir noch im Diesseits waren, sie zu Unrecht verachtet, verspottet und über sie gelacht haben? Das ist tatsächlich wahr. So ist der Streit der Bewohner des Höllenfeuers miteinander. Also das wird ganz sicher so geschehen. Allah berichtet uns jetzt schon, wie die Höllenbewohner streiten und im Zwist miteinander liegen werden und suchen werden, wo sind denn die, über die wir dachten, das sind die, die im Unrecht sind. Sag, ich bin nur ein Überbringer von Warnungen und keinen Gott gibt es außer Allah, dem einen, dem Allbezwinger, dem Herrn der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, dem Allmächtigen und Allvergebenden. Sag, es ist eine gewaltige Kunde, von der ihr euch abwendet. Ich hatte kein Wissen über die höchste führende Schar, als sie miteinander stritten. Welche sind das? Das wird gleich in den nächsten Ayat gesagt. Mir wird ja als Offenbarung eingegeben, dass ich nur ein deutlicher Warner bin. Als dein Herr zu den Engeln sagte, ich werde ein menschliches Wesen aus Lehm erschaffen. Wenn ich es zurechtgeformt und ihm von meinem Geist eingehaucht habe, dann fallt und werft euch vor ihm nieder. Da warfen sich die Engel alle zusammen nieder, außer Iblis. Er verhielt sich hochmütig und gehörte zu den Ungläubigen. Er sagte, O Iblis, was hat dich davon abgehalten, dich vor dem niederzuwerfen, was ich mit meinen Händen erschaffen habe? Verhältst du dich hochmütig oder gehörst du etwa zu den Überheblichen? Er sagte, ich bin besser als er. Mich hast du aus Feuer erschaffen, wohingegen du ihn aus Lehm erschaffen hast. Ja, und solange dieser iblisische Gedanke nicht aus unseren Köpfen geht, ich bin besser als der und der und der oder als die und die und die, solange das nicht aus unseren Köpfen geht, sind wir nicht wirklich dazu in der Lage, in Wahrheit besser zu werden als jemand anderes. Denn Taqwa und Takabur, das geht nicht zusammen. Wobei das so auch nicht stimmt, was Iblis gesagt hat. Mit Lehm, also das heißt mit Erde, kann man Feuer löschen. Das heißt, diese Stärkeverteilung ist nicht so eindeutig, wie Iblis sie auch dargestellt hat. Ich bin besser, du hast ihn aus Lehm erschaffen. Er sagte, dann geh aus ihm hinaus, denn du bist der Steinigung würdig. Und gewiss, auf dir liegt der Fluch, auf dir liegt mein Fluch bis zum Tag des Gerichts. Er sagte, mein Herr, gewähre mir Aufschub bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. Er sagte, gewiss, du gehörst zu denjenigen, denen Aufschub gewährt wird, bis zum Tag der wohlbekannten Zeit. Er sagte, nun, bei deiner Macht, ich werde sie allesamt ganz gewiss in Verirrung fallen lassen, außer deinen Dienern, den Auserlesenen unter ihnen. Allah möge uns zu diesen Mukhlasin, die von Allah auserlesen sind, zu diesen gehören lassen. Er sagte, es ist die Wahrheit und ich sage ja die Wahrheit. Das soll heißen, die Wahrheit, ja, die Wahrheit sage ich. Also Allah spricht natürlich immer die Wahrheit. Ich werde die Hölle ganz gewiss mit dir und mit all denjenigen von ihnen füllen, die dir folgen. Sag, ich verlange von euch keinen Lohn dafür, das sagt der Gesandte Allahs jetzt, sallallahu alaihi wasallam, er soll das sagen, und ich gehöre nicht zu denjenigen, die Unzumutbares auferlegen. Dieses Unzumutbares, im Arabischen heißt es Mutakallifin, der Mutakallif ist derjenige, der eine Eigenschaft vorgibt, die er eigentlich nicht hat. Wir würden sagen, gekünstelt auftreten, so tun als ob. Ja, und in der Dauer, in der Überbringung der Botschaft, wirkt das Gekünstelte, das wissen wir alle, diese Erfahrung haben wir alle schon gemacht, das unechte, gekünstelte Auftreten wirkt in der Überbringung der Botschaft nicht im geringsten, im Gegenteil, es löst sogar das Gegenteil aus und ruft Ablehnung hervor. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war aufrichtig, ehrlich, so wie er war, hat er zu der Botschaft eingeladen, er trägt nichts Unzumutbares auf und er tut nicht so, als ob er etwas vorgeben würde, zu etwas einladen würde, was er selber nicht glauben würde. All diese Bedeutungen stecken in diesem Wort drin. Also ehrlich, aufrichtig, vielleicht sogar auch simpel, einfach, gerade heraus sein in der Einladung zu Allah, das dient eher der Ermahnung. Es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner und ihr werdet die Kunde darüber ganz bestimmt nach einer gewissen Zeit erfahren. Das war Surah Sa'd und damit kommen wir zu Surah Az-Zumar, die Scharen. Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs, des Al-Abamas, des Barmherzigen. Dies ist die Offenbarung des Buches von Allah, dem Allmächtigen und Allweisen. Wir haben das Buch mit der Wahrheit zu dir hinabgesandt, so diene Allah und sei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion. Mukhlisun lahuddin, aufrichtig ihm allein ergeben. Aufrichtig ihm alleine widmen, was an Gutem und an Anbetung du verrichtest. Und das ist auch ein großes Problem für jeden Gläubigen, dass er sich immer wieder dazu aufrufen muss, dass er das Gute nur allein für Allah macht und daran keinen Teil haben lässt. Wir wissen, dass in vielen Kulturen auch diese Tradition oder wie man das auch nennen möchte, gang und gäbe ist, dass man auch sagt, wir gehen zu Gräbern, aber nicht, weil wir sie anbeten, sondern weil wir sie als Fürsprecher bei Allah für uns gewinnen wollen, dass sie für uns halt Fürsprache einlegen. Und all dieses führt von Allah weg, kann zu Schirk führen, ist sogar Schirk in diesem Fall, dass man Allah jemanden beigesellt. Nein, man soll sich direkt zu Allah wenden, ihm aufrichtig ergeben. Sicherlich, Allah gehört die aufrichtige Religion. Diejenigen aber, die sich anstatt seiner Schutzherren nehmen, sagen, wir dienen ihnen nur, damit sie uns Zutritt in Allahs Nähe verschaffen. Gewiss, Allah wird zwischen ihnen richten über das, worüber sie uneinig sind. Gewiss, Allah leitet nicht recht, wer ein Lügner und beharrlicher Ungläubiger ist. Ja, deswegen Lügen und Glauben sind auch zwei gegensätzliche Dinge. Die Lüge ist ein großes Hindernis in der Annahme der Wahrheit, in der Annahme irgendeiner guten Eigenschaft. Deswegen jede Art von Lüge aus dem Leben herausschaffen. Wenn Allah sich hätte Kinder nehmen wollen, hätte er wahrlich aus dem, was er erschaffen hat, sich auserwählt, was er will. Preis sei ihm, er ist Allah, der Eine, der Allbezwinger. Er hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen, er lässt die Nacht den Tag umschlingen und er lässt den Tag die Nacht umschlingen. Und er hat die Sonne und den Mond dienstbar gemacht, an jedes läuft auf eine festgesetzte Frist zu. Sicherlich, er ist der Allmächtige und Allvergebende. Er schuf euch aus einem einzigen Wesen, hierauf machte er aus ihm seine Gattin und er hat für euch an Vieh 8 Tiere in Paaren herabgesandt. Er erschafft euch in den Leibern eurer Mütter, eine Schöpfung nach der anderen, in dreifacher Finsternis. Also schaut doch mal, wo der Mensch entstanden ist, in kompletter Dunkelheit. Und da entstehen solche feinen Dinge wie Nerven und Adern und Haare und alles ist an seinem richtigen Platz. Organe, die perfekt funktionieren, aufeinander eingestimmt sind. Schaut doch mal, wer das wo erschaffen hat. Dies ist doch Allah, euer Herr. Ihm gehört die Herrschaft. Es gibt keinen Gott außer ihm. Wie lasst ihr euch also abwenden? Also wollt ihr nicht dankbar sein? Allah hat euch all das ermöglicht und euch all das gegeben und ihr wendet euch anderen als Allah zu? Wenn ihr ungläubig seid, so ist Allah eurer unbedürftig, obgleich er mit dem Unglauben für seine Diener nicht zufrieden ist. Also ihr habt die Wahl, ihr könnt ungläubig sein, Allah braucht euch nicht, aber zufrieden ist er nicht damit, dass seine Diener ungläubig sind. Wenn ihr aber dankbar seid, ist er damit zufrieden für euch. Und keine lasttragende Seele nimmt die Last einer anderen auf sich. Hierauf wird eure Rückkehr zu eurem Herrn sein. Dann wird er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Gewiss, er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Und wenn dem Menschen Unheil widerfährt, ruft er seinen Herrn an, indem er sich ihm reuig zuwendet. Das kennen wir alle, wenn wir mal richtig in der Not sind, dann beten wir alle ganz anders, als wir sonst beten. Und selbst denen, die ansonsten vielleicht gar nicht beten, fällt in ihrer Notlage, in ihrer Drangsal dann vielleicht doch ein, ich habe da jemanden, dem ich mich zuwenden kann. Wenn er ihm hierauf Gunst von sich gewährt, vergisst er, worum er zuvor angerufen hat. Ja, wenn dann die Krankheit zum Beispiel weg ist, man hat richtigen Migräneanfall, man sieht nur noch verschwommen, es ist einem übel und die Vorhänge sind zu, es scheint so, als ob man nicht weiterleben kann und dann geht der Schmerz weg. Es geht einem wieder gut. Und was tut man dann? Man sagt, der und der Arzt, der hat mir ganz tolle Tabletten verschrieben. Als ob Allah gar keine Rolle dabei gespielt hätte. Als ob man in der Migräne nicht gefleht hat, Allah, nimm mir diesen Schmerz weg. Danach werde ich dankbar sein. Ja, und das kennen wir alle, wie schnell wir leider vergessen, wer uns eigentlich eine Gunst erwiesen hat. Wenn er ihm hierauf Gunst von sich gewährt, vergisst er, worum er zuvor angerufen hat, und er stellt Allah andere als seinesgleichen zur Seite. Um die Menschen von seinem Weg ab in die Irre zu führen, sag, genieße deinen Unglauben ein wenig. Du gehörst ja zu den Insassen des Höllenfeuers. Ist etwa einer, der sich zu verschiedenen Stunden der Nacht in demütiger Andacht befindet, ob er sich niederwirft oder aufrecht steht, der sich vor dem Jenseits vorsieht und auf seines Herrn Barmherzigkeit hofft? Also ist dieser denn gleich wie jemand, der all das nicht tut? Sag, sind etwa diejenigen, die wissen, und diejenigen, die nicht wissen, gleich? Doch bedenken nur diejenigen, die Verstand besitzen. Wunderschöne Aya, wunderschöne Person wird hier beschrieben. Jemand, der nachts, wenn keiner ihn sieht, wenn die Menschen schlafen, wo man das auch nicht normalerweise für die Augen der Menschen tut, der in demütiger Andacht sich befindet, ob er jetzt im Sajda ist oder ob er jetzt aufrecht steht im Gebet. Und warum macht er das alles? Er sieht sich vor dem Jenseits vor. Also er hat Furcht und auch Sorge um das Jenseits. Jetzt denken wir, wieso, der betet doch nachts, hat er immer noch Sorge um das Jenseits? Ja, weil diese Sorge ist es ja, die ihn nachts im Gebet stehen lässt. Der, der viel tut für Allah, der ist umso besorgter um sein Jenseits, weil das führt ihn ja dazu, viel für Allah zu tun. Was macht er aber auch gleichzeitig? Und er hofft auf die Barmherzigkeit seines Herrn. Sag, sind etwa diejenigen, die wissen, und diejenigen, die nicht wissen, gleich? Nein, diese sind nicht gleich, doch bedenken nur diejenigen, die Verstand besitzen. Sag, o meine Diener, die ihr gläubig seid, fürchtet euren Herrn. Für diejenigen, die Gutes tun, gibt es hier im Diesseits Gutes, und Allahs Erde ist weit. Also wenn ihr an einer Stelle nicht Gutes tun könnt, nicht Allah dienen könnt, dann verlasst diesen Ort. Ändert die Umstände, aber ändert nicht die Tatsache, dass ihr Allah dienen müsst. Gewiss, den Standhaften wird ihr Lohn ohne Berechnung im vollen Maß zukommen. Ohne Berechnung ist auch, bireidi hisab, bedeutet auch, dass man es nicht mehr rechnen kann. Also so viel, dass man es nicht mehr zählen kann. Allah zählt nicht ab, sondern gibt ihn so dermaßen, dass es einfach nur viel und nochmal viel und nochmal viel ist. Sag, mir ist befohlen worden, Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. Und mir ist befohlen worden, der Erste, der ihm Ergebenen zu sein. Das ist auch ganz wichtig. Nicht nur anderen Gebieten, sondern selber auch vorleben und praktizieren, was man da anderen gebietet. Sag, gewiss, ich fürchte, wenn ich mich meinem Herrn widersetze, die Strafe eines gewaltigen Tages. Wer soll das sagen? Der Gesandte Allahs soll das sagen. Sallallahu alaihi wasallam. Sag, Allah alleine diene ich und ich bin dabei ihm gegenüber aufrichtig in meiner Religion. So dient nun, wem ihr wollt, anstatt seiner. Sag, die wahren Verlierer sind diejenigen, die am Tag der Auferstehung sich selbst und ihre Angehörigen verlieren. Sicherlich, das ist der deutliche Verlust. Sie haben über sich Schattendächer von Feuer und unter sich ebensolche Schattendächer. Damit flößt Allah seinen Dienern Furcht ein. O meine Diener, fürchtet mich also. Also seid jetzt auf den geraden Weg, bevor es zu spät ist. Diejenigen aber, die die falschen Götter meiden, um ihnen nicht zu dienen und sich Allah reuig zuwenden, für sie gibt es die frohe Botschaft. So verkünde frohe Botschaft meinen Dienern. Wie sind diese Diener? Die auf das Wort hören und dann dem Besten davon folgen. Also die das Wort hören, Haq, Wahrheit verstehen, so wie sie ist, und sie nicht mit Falschem bekleiden, verdrehen und zu ihren Gunsten verunstalten, sondern sie so nehmen, wie sie ist, und dem Besten davon folgen. Das sind diejenigen, die Allah recht leitet, und das sind diejenigen, die Verstand besitzen. Kannst du etwa jemanden retten, der im Höllenfeuer ist? Jemanden, gegen den der Spruch der Strafe unvermeidlich fällig geworden ist? Aber diejenigen, die ihren Herrn fürchten, für sie wird es Obergemächer geben, über denen andere Obergemächer gebaut sind, unterhalb derer Flüsse strömen. Das ist Allahs Versprechen. Allah bricht nicht, was er versprochen hat. Und Allah ist größer, als wir überhaupt uns vorstellen können. Dessen Breite ist nur die ganzen Himmel und die Erde. Die Obergemächer sind also nicht aus Platzmangel gebaut, wie wir Hochhäuser bauen würden, sondern sie dienen der besseren Aussicht und der Mehrung des Genusses der Paradiesbewohner. Siehst du nicht, dass Allah vom Himmel Wasser herabkommen und es dann als Quellen die Erde durchziehen lässt? Hierauf bringt er damit Pflanzen von unterschiedlichen Arten hervor. Hierauf lässt er sie austrocknen und da siehst du sie gelb werden. Hierauf macht er sie zu zermalmtem Zeug, Darin ist wahrlich eine Ermahnung für diejenigen, die Verstand besitzen. Ist denn jemand, dessen Brust Allah für den Islam auftut, so, dass er sich nach einem Licht von seinem Herrn richtet, einem beharrlich Ungläubigen gleich? So wehe denjenigen, deren Herzen gegen Allahs Ermahnung verhärtet sind. Sie befinden sich in deutlichem Irrtum. Allah hat die beste Botschaft offenbart. Ein Buch mit gleichartigen, sich wiederholenden Versen, vor dem die Haut derjenigen, die ihren Herrn fürchten, erschauert. Hierauf werden ihre Haut und ihr Herz weich und neigen sich zu Allahs Gedenken hin. Das ist Allahs Rechtleitung. Er leitet damit recht, wen er will. Und wen Allah in die Irre gehen lässt, der hat niemanden, der ihn rechtleitet. Wann erschauert unsere Haut? Also wann kriegen wir, was wir Gänsehaut nennen? Das bekommen wir meistens bei Dingen, die uns sehr beeindrucken. Sei es etwas sehr Schreckliches, was man sieht, etwas sehr Schönes, was man sieht oder hört, etwas Bewegendes, was man erlebt. Das sind Dinge, die bei unserer Haut, die ja wie ein Sensor dann funktioniert und wiedergibt, wie wir uns gerade im Inneren fühlen. Die Menschen, die gläubig sind und ihren Herrn fürchten, die empfinden als so beeindruckend und als so nachhallend das, was sie an Allah erinnert, wenn sie die Ayat von Allah verlesen hören. Die Verse von Allah hören, dann erschauert die Haut derjenigen, die ihren Herrn fürchten. Und was hat das dann für eine Wirkung? Ihre Haut und ihr Herz wird weich und sie gedenken noch mehr an Allah. Und das ist die Rechtleitung Allahs. Jemand, der sich durch die Verse Allahs beeindrucken lässt, im wahren Sinne des Wortes, und sich dadurch ständig immer weiter verbessert und reinigt. Und sein Herz immer reiner und weicher wird, bis er letztlich mit einem Qalbin Salim vor Allah erscheint. Und wen Allah in die Irre gehen lässt, der hat niemanden, der ihn rechtleitet. Ist denn jemand, der sich mit seinem Gesicht vor der bösen Strafe am Tag der Auferstehung hütet, also dem gleich, der das nicht tut, und es wird zu den Ungerechten gesagt, kostet, was ihr erworben habt. Für Lüge erklärt haben es diejenigen, die vor ihnen waren, da kam die Strafe über sie, von wo sie es nicht merkten. So ließ Allah sie im diesseitigen Leben die Schande kosten, aber die Strafe des Jenseits ist wahrlich größer, wenn sie nur wüssten. Und wir haben ja den Menschen in diesem Koran allerlei Gleichnisse geprägt, auf das sie bedenken mögen. In diesem arabischen Koran, an dem nichts Krummes ist, auf das sie gottesfürchtig werden mögen. Allah prägt als Gleichnis dasjenige von einem Mann, in dem sich mehrere Herren als Eigentümer teilen. Die sich miteinander nicht vertragen, also diese Herren, die alle denselben Mann besitzen, vertragen sich miteinander noch nicht mal. Und dann gibt es einen anderen Mann und einen Mann, der nur einem Herren gehört. Sind die beiden im Gleichnis etwa gleich? Alles Lob gehört Allah, aber die meisten von ihnen wissen nicht. Also was wird hier erklärt mit diesem Gleichnis? Der eine, der macht alles nach Allahs Befehl, will nur seine Zufriedenheit, muss nur ihn zufriedenstellen und tut deswegen alles ungefähr auf dieselbe Art und Weise, weil das ist das einzige Kriterium, dem er folgt. Was die Leute so sagen, der eine ist zufrieden, der andere nicht, der eine sagt, zieh dich so an, der andere sagt so, der eine sagt, bete so oft, der andere sagt, bete gar nicht. Was die Menschen so sagen, interessiert ihn nicht, er hat sich und seine Belange erhoben und will nur Allahs Zufriedenheit. Dann gibt es diesen anderen, der hat Allah verlassen und hat deswegen viele, viele andere Gottheiten in Form von diesen verschiedenen Menschen oder anderen Gottheiten genommen. Er hat viele Herren und deswegen muss er mal den zufrieden machen, mal den zufrieden. Und er ist zerrissen zwischen diesen verschiedenen Gottheiten, die alle zu sich rufen. Und jeden Einzelnen muss er zufriedenstellen. Können diese gleich sein? Nein, diese können nicht gleich sein. Aber die meisten von ihnen wissen nicht. Du wirst gewiss sterben und auch sie werden gewiss sterben. Also letztlich kehrt ihr alle zu Allah zurück. Hierauf werdet ihr am Tag der Auferstehung bei eurem Herrn miteinander streiten. Damit kommen wir zum Ende von Lektion 23. Ich danke euch. Jazakumullahu khairan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.